欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我。 那我们来看看今天的对话吧。 Hallo Sarah, wie läuft deine Vorbereitung auf die Deutschprüfung? Hallo Thomas, ich bin gerade dabei und möchte den ganzen Stoff wiederholen. Es ist viel Arbeit. Hast du schon viele Notizen gemacht? Ich finde Notizen nützlich. Ja, obwohl ich schon viele Notizen habe, fühle ich mich noch nicht sicher. Musstest du gestern auch so lange lernen? Ich wollte eigentlich ins Kino, aber ich konnte nicht. Ich war sehr konzentriert. Ja, ich musste bis spät in die Nacht lernen. Wir können eine Lerngruppe gründen. Das ist eine gute Idee. So werden wir die Prüfung bestehen. Hoffentlich. Wir müssen fleißig sein. 这段对话非常实用，我们来看看里面的细节。 起初提到的 Vorbereitung 就是准备的意思，而 Prüfung 则是考试。 Sarah 说他要 Wiederholen 全部的 Stoff 也就是复习全部的课本内容。这个单字在准备考试时非常关键。 接着 Thomas 提到 Notizen 笔记很 nützlich 有用，但 Sarah 说 Ja, obwohl ich schon viele Notizen habe, fühle ich mich noch nicht sicher. 这里出现的关键文法 obwohl 意思是虽然，在德文的子句中动词要搬到句尾，所以我们看到 habe 放在最后面。 虽然有笔记，但依旧感到不安心。接续 Thomas 问 Sarah 昨天是不是也必须读书？他用了 Musstest du gestern auch so lange lernen？ 这里使用了情态助动词的过去式 Musstest is müssen 的过去式。表示过去必须做某事。 Thomas 说 ：“Ich wollte eigentlich ins Kino, aber ich konnte nicht。” 这里的 wollte 是 wollen 想要，而 konnte 是 können 能够的过去式。 那时他非常 konzentriert 专心。最后。他们决定组成 Lerngruppe 学习小组， 这样就能 bestehen 通过考试。只要大家非常 fleißig 勤奋。 祝大家考试顺利，我们下次见。